Laden an der Ecke sah ich sie das erste Mal. Sie trank da eine Cola, ihr Gesicht war blass und schwarz. Und der Junge hinterm Tresen legte neue Scheibe auf. Die war heiß und ziemlich rockig und plötzlich sprang das Mädchen auf. Sie ist die Rockin' Domadonna. Oh, Rockin' Domadonna. Oh, yeah. Sie ist die Rockin' Domadonna. Spaß. Ich warf sie auf die Schulter, mein Hemd war schon glitschnass. Und wir sprachen kein Silber, nach dem Tanz ließ sie mich stehen. Und ich ging allein nach Hause, doch ich konnte das nicht verstehen. Sie ist die Rockin' Domadonna. Rockin' Domadonna. Oh yeah. In den Laden da zurück, dass sie trinkt da ihre Cola und wir tanzen dann ein Stück. Doch ich spreche keine Silber, nach dem Tanz lässt sie mich stehen und ich gehe allein nach Hause. Doch ich kann